Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Patenprojekt angelaufen, Einbruch in DB-Reisezentrum und Eistrup bleibt Tabellenführer. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Eine öffentliche Sitzung des Kulturausschusses findet heute im Theater auf dem Hornwerk, Mühlentorsweg 2 statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bericht zur aktuellen sowie wirtschaftlichen Situation des Nienburger Theaters. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Das CJD hat ein Patenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ins Leben gerufen. Diese sollen mit den Jugendlichen etwas Zeit verbringen, mal das Kino besuchen oder ähnliches. Das CJD unterstützt dabei pädagogisch. Eine erste Auftaktveranstaltung fand bereits statt und wurde gut angenommen, berichtet Sven Kütz vom CJD. Die ganze Geschichte wurde sehr gut angenommen. Es waren ca. 15, 16 Paten da, potenzielle Paten, die bereit wären, solche Patenschaften zu übernehmen. Und jetzt stecken wir natürlich in der Vorbereitungsphase. Sprich, wir müssen Einzelgespräche mit den Paten führen, irgendwie mit einem Vertrag, damit sie auch versichert sind und so weiter, formelle Geschichten. Aber wir müssen natürlich auch das Einzelgespräch mit den jungen, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, weil da ist es natürlich erheblich schwieriger, aufgrund der Sprachprobleme, die nach wie vor vorhanden sind, das ganze Projekt überhaupt zu erklären. Weitere Interessierte für das Patenamt werden noch gesucht. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zugang in die Räumlichkeiten des DB-Reisezentrums am Nienburger Bahnhof. Hierzu hebelten sie zunächst ein Fenster auf, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Dort wurden weitere Schränke angegangen. Anschließend haben sie das Gebäude mit einer größeren Bargeldsumme wieder verlassen. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Nienburg melden. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Kreisliga wurde auf den letzten Spieltag vertagt. Spitzenreiter Eistrup gewinnt seine Partie bei Kreuzruck-Hodesdorf mit 5:2. Verfolger Münchehagen siegt in Husum mit wenig Mühe 7:2. Der VfL um Trainer Gorancho Georgiev hat somit die Pokalfinalniederlage gut überwunden. Heute, ganz ehrlich, wir haben Fußball gespielt. Was wir können zum Spielen und was wir bis in Runde gespielt, das war heute, wir haben gezeigt. Die Entscheidung, welches der zwei Teams direkt in die Bezirksliga aufsteigt, fällt also erst am kommenden Sonntag. Beide Mannschaften trennt aktuell nur einen Punkt. Weiterhin trennen sich Sebenhausen-Balke und Rehburg 1:1, Hinterkommata bezwingt Liebenau mit 5:1, Nendorf unterliegt Steierberg 0:4, Loccum schickt Rodewald mit 6:2 zurück in die erste Kreisklasse, Haßbergen verliert gegen Lese 1:3 und Stöckse mit 1:2 gegen den ASC Nienburg. Rodewald und Nendorf sind somit rechnerisch bereits abgestiegen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.